Der Dunkelmann, der Jesuit, begegnen mir auf jedem Schritt. Stänk's nur nach Käs und Rettich, ich trüg es. Doch wie rett ich mich vor dem Duft aus Petri Stuhl, ich armes Lamm in diesem Pfuhl. Georg Herwegh.